Nun, der abgehärtete Leser weiß natürlich, dass Old Shatterhand weder geröstet noch gehäutet werden wird, sonst hätte sich Karl May, der Erfolgreiche, ja selber den Garaus gemacht. Und auch die zu grausamem Tod verurteilten Gefährten kommen davon. Jammerschade ist nur, dass Nshochi, die Retterin, in ihrer Mädchenblüte später jäh von der Hand des ruchlosen Center hinweggerafft wird. Die Frauengestalten, mit hehrer Ausnahme der unentbehrlichen Menschheitsseele Mara Durimi aus Kurdistan, bleiben tatsächlich typisierende, flüchtige Erscheinungen im rüden Geschehen auf östlichen Wüsten wie westlichen Savannen. Solange Karl May an einem Kapitel schrieb, arbeitete er Tag und Nacht ohne Unterbrechung daran. Wir haben den ganzen Tag äußerste Stille bewahrt. Oft ist er zwischendurch im Zimmer auf- und abgegangen und hat laut mit seinen Gestalten gesprochen, so dass man glauben konnte, eine ganze Versammlung sei anwesend. Hunger und Durst schien er nicht zu kennen. Er selbst stand so tief unter dem Einfluss seiner eigenen Erzählung, dass er beim Vorlesen mitgelacht und mitgeweint hat. Dies eine kennzeichnende Aussage von Clara May, die er in zweiter, nun harmonischer Ehe geheiratet hatte. Und dies sozusagen das Geheimnis des Erfolges. Karl May lebte und litt mit, brauchte nichts weiter als aufzuschreiben, was sich vor ihm abspielte. Natürlich, stimulierende Kulisse musste sein. Da hingen an der Wand allerlei beeindruckende exotische Trophäen herum. Da war der Waffenschrank mit den drei berühmten Gewehren, dem Henry-Stutzen, dem Bärentöter und Winnetous treffsicherer Silberbüchse. Dringend benötigte Requisiten, die er sich irgendwann, auf alle Fälle aber rechtzeitig, bei einem offensichtlich ebenso fantasiegeladenen Waffenschmied besorgt hatte. Zum Vorzeigen, wenn ehrfürchtige Besucher auf Zehenspitzen das Heiligtum betraten. Tausende von Briefen, x-tausende von Anbetern. Es war wie ein wohliges, stärkendes Bad, in dem er untertauchte. Man weiß, dass er auf Tourneen regelrechte Sprechstunden abhielt und kennt auch die Tagebuchnotiz von einem, der in München dabei war. Eine Menge von Leuten, besonders ganz junge Schüler, waren erschienen. Allen stand er Rede und Antwort. Er erzählte zwischendurch von seinem Reisen und behauptete nun zum 22. Mal in Amerika zu gehen. Er kehre nun wieder zu den Apachen zurück und dort könne er im Bedarfsfall 35.000 Mann befehligen, anstelle Winnetous. Als Todestag Winnetous, des Vorbildes seiner Nation, nannte er den 2. September 1874. Die Jungen gingen alle sehr zufrieden nach Hause. Wirklich, er glaubte selber, was er sagte und schlug aus den Symptomen des Neurotikers das Kapital seines Lebens. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch, 6 Dialekte, Persisch, Kurdisch, 2 Dialekte, Chinesisch, 6 Dialekte, Malaiisch, Namaqua, einige Sundidiome, Suaheli, Hindostanisch, Türkisch und die Indianersprachen der Sioux, Apachen, Comanchen, Suakes, Utahs, Kiowas, nebst dem Ketchumani 3 südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich gar nicht mitzählen. Das war in seiner Verstiegenheit so entwaffnend wie die gigantische Schlussvision in Winnetous Erben von 1909, wo sich die übrig gebliebenen Rothäute mit den Weißen zu einer neuen, einer germanisch-indianischen Rasse zusammentun. Hugh, der große Karl May, Buffalo Bill der Zweite, hatte gesprochen. Und seinen von der Faszination geblendeten Jüngern erschien es im ersten Moment gar nicht mal so absurd. Seine Friedensliebe ist aber mit einem ebenso starken Nationalbewusstsein verbunden, das auch Old Shatterhand, Karl Benemsee, auf all seinen Fahrten durch Wort und Tat bekundet. Zum Zitat aus Dvořáks schon erwähnter Karl-May-Darstellung gleich auch die leicht arrogante Bemerkung des Dichters persönlich. Ich habe nie zu denen gehört, die meinen, der Reisende müsse sich demütig und nachgiebig durch die Völker schleichen. Die Pflicht gegen die Heimat und Nationalität erfordert, dass man sich als Mann benimmt. Man muss den richtigen Scharfblick besitzen, um zu unterscheiden, ob der Mut oder die List, das Messer oder der Geldbeutel zum Ziel führen werde. Das klang verdächtig nach der Parole, es ist erreicht. Und sieht man's richtig, so war Karl May der bescheiden auftretende Botschafter wilhelminischer Sendungspolitik bei furchtbar unterentwickelten Völkern, auf deren jeweiligen Zustand er sich mit seiner 3000-Band-Bibliothek wohl vorbereitet hatte. Aber auch der Rechner May blieb hart am Ball. Als Mitte der 80er Jahre die Cordilleren-Expeditionen en vogue sind, setzt er sich hin und schreibt den dazu passenden Roman in den Kordilleren. Als ebenfalls in jenem entdeckungsfreudigen Jahrzehnt die Forscher Güssfeld und Hettner Südamerika ins Blickfeld neugieriger Europäer rücken, vernimmt der Dichter den Startschuss für gleich zwei neue Karl-Mays. Am Rio de la Plata und das Vermächtnis des Inka, welches auch heute noch recht einträglich gehandelt wird. Also, glauben Sie, Herr May, dass man immer und überall, hier oder in Amerika oder in Asien, ähnliche Abenteuer erleben könnte, wenn man weniger philiströs wäre? Ja, gewiss. Warum haben Sie uns dann noch keine Abenteuer erzählt, die Sie in Europa auf Ihren Reisen durch Deutschland erlebt haben? Nun, zum Teil habe ich das ja auch getan, aber freilich nicht in dem Maß, wie Sie erwarten dürften. Ich muss mich eben hier auch mehr zusammennehmen, um nicht in Konflikt mit der Polizei, mit der Gesellschaft, mit den Irrenanstalten zu kommen. Aber hier und da habe ich es doch auch einen Tag lang versucht, wenn ich es nicht mehr aushielt, vor europäischer Langeweile. Ein Frage- und Antwortspiel gefunden im Karl-May-Jahrbuch 1919. Von vornherein jedoch war klar, dass May, der missionsbesessene Pseudopatriot, sich auch mal geografisch ans nicht immer teure Vaterland anschloss, wenn es der Stoff günstig hergab. Die Reverenz vor König und Kanzler Preußens floss ihm dabei leicht aus der Feder. Wie man aus dem fünfbändigen Roman Knüller weiß, den er innerhalb des einzigen Jahres 82 unter seine Fans schmiss.